Bist du einsam und betrübt, friedlos von Furcht geplagt? Einer ist, der treu dich liebt, einer, der nie versagt. Jesus enttäuscht uns nie, Jesus enttäuscht uns nie. Lass dein Zweifeln kommen und sieh, auch dich enttäuscht er nie. Wenn der Himmel finster droht, Sturmwind die Wolken jagt, einer lindert deine Not, einer, der nie versagt. Jesus enttäuscht uns nie, Jesus enttäuscht uns nie. Lass dein Zweifeln kommen und sieh, auch dich enttäuscht er nie. Wenn in bitterer Prüfungszeit Kummer am Herzen nagt, geh zu ihm mit deinem Leid, er hat noch nie versagt. Jesus enttäuscht uns nie, Jesus enttäuscht uns nie. Lass dein Zweifeln kommen und sieh, auch dich enttäuscht er nie.